ich will nicht zurück. Atme tief ein und dann atmest du aus. Setz ein Fuß vor den anderen für das Kribbeln im Bauch. Düstere Töne treib durch die Nacht. Ich will nichts außer Techno. Ich will nichts außer Techno. Thank you.